we will not allow this enemy to win the war by changing our way of life or restricting our freedoms. Justice will be done. Either you are with us or you are with the terrorists. I'm Lynn Stewart. I'm an attorney in New York City. I've practiced criminal defense law for over 30 years. Ich bin Lynn Stewart. Über 30 Jahre war ich Strafverteidigerin in New York City. In April of 2002, im April 2002 hat mich die Regierung wegen Unterstützung einer terroristischen Gruppe verhaftet, nur weil ich Scheich Omar Abdelrahman vertreten habe, einen verurteilten Terroristen aus Ägypten. Abdelrahman, who is a convicted terrorist from Egypt. Today's indictment charges four individuals. Vier Personen werden heute angeklagt, auch Rahmans Anwältin. Scheich Abdelrahman geholfen zu haben, aus seiner Gefängniszelle in den USA heraus terroristische Aktivitäten der islamischen Gruppe zu leiten. The background of this was that the Sheikh was charged shortly after World Trade Center 1 with a plot to blow up New York City landmarks. He was ultimately in 1995 convicted of that plot, of the conspiracy. Kurz nach dem ersten Anschlag auf das World Trade Center wurde der Scheich angeklagt, wegen einer Verschwörung, Bauwerke in New York in die Luft zu sprengen. Dafür wurde er 1995 verurteilt. Der Fall Lynn Stewart. Eine amerikanische Geschichte. Ein Feature von Martina Groß. Am 9. April 2002 war US-Justizminister John Ashcroft höchstpersönlich nach New York gekommen. Er hatte zu einer Pressekonferenz geladen. Ort Ground Zero. Fast alle Trümmer waren abgeräumt. Von den Türmen des World Trade Center war nur noch ein riesiger Krater übrig. Im Schutt fand sich ein Teil einer Metallplakette. Bis zum 11. September erinnerte sie an die sechs Opfer des ersten Anschlags auf das World Trade Center 1993. Anders als damals stand jetzt die ganze Nation unter Schock. Angst beherrschte das Land. Angst vor neuen Anschlägen. Irgendwann. Irgendwo. George W. Bushs War on Terror richtete sich nicht nur gegen den äußeren, sondern auch gegen den inneren Feind. Der Patriot Act, ein fast 400 Seiten langes Gesetzesbündel, vereinfachte die Überwachung aller Bürger. Jeder war jetzt verdächtig. Auch Anwälte. Erst recht Bürgerrechtsanwälte, die wie Lynn Stewart politisch motivierte Mandanten vertraten. To those who scare peace-loving people with phantoms of lost liberty, my message is this: your tactics only aid terrorists. An jene, die friedensliebende Menschen mit dem Phantom verlorener Freiheit ängstigen, lautet meine Nachricht: eure Taktik hilft nur Terroristen. New York im April 2011. Ralph Poynter, Lynn Stewarts Ehemann, ist auf dem Weg zu dem Haus, in dem er mit seiner Frau 10 Jahre lang gewohnt hat. One of the things she says: the American legal system with all its warts. Racism, sexism, classism. She says it's the best system. And she says, and I'm going to participate in it and try to keep it even. Sie sagte, trotz des ganzen Krempels des Rassismus, Sexismus und der Klassenjustiz, das amerikanische Rechtssystem ist immer noch das Beste. Ich will daran beteiligt sein, dass es so bleibt. I never met a person with greater empathy. Ich kenne niemanden mit mehr Mitgefühl als Lynn Stewart. Sie hat sogar Mitgefühl mit Weißen. Kannst du dir das vorstellen? Poynter parkt das Auto gegenüber einem kleinen, schmalen, zweistöckigen Haus. 9 Jahre ist es her, als FBI-Beamte morgens vor der Tür standen, um Lynn Stewart zu verhaften. Eine Mutter von 3 Kindern und mehrfache Großmutter. Damals war sie 63. Eine kleine, stämmige Frau mit grauem Bubikopf, Brille und ausgestattet mit der typischen New Yorker Schlagfertigkeit. In einem Interview erinnerte sie sich 2003 an den 9. April des Vorjahres, ein Dienstag. I was arrested at my home. I had the cuffs put on me. Sie haben mir Handschellen angelegt. Draußen wartete ein Auto. Das brachte mich zum FBI-Hauptquartier. Meine Fingerabdrücke wurden abgenommen, ein Foto gemacht. Keine Nettigkeiten, die man einer prominenten Anwältin zugestehen könnte. Ich war ziemlich bekannt, aber das war vielleicht das Problem. Noch am selben Abend kam Lynn Stewart gegen Kaution frei. Ebenso der Mitangeklagte und Übersetzer Mohamed Yusri. Der dritte Angeklagte, der Postbote, Anwaltsgehilfe und enge Vertraute des Scheichs Ahmed Sattar, blieb in Haft. Entgegen dem Ratschlag vieler Kollegen und Freunde tat Stewart, was sie in politischen Prozessen immer tat: Öffentlichkeit herstellen. Sie lud zu einer Pressekonferenz. Das wird hoffentlich für viele meiner Fälle ein Prüfstein werden und zeigen, wo die Grenzen der Regierung liegen, Leute anzuklagen, die ihnen nicht gefallen. Wir hoffen auf einen Präzedenzfall. Bis jetzt haben sie die Anwältin und den Übersetzer verhaftet. Ist als nächstes die Frau dran, die in der Zelle des Scheichs putzt? Das geht zu weit, das wissen wir alle. Als Lynn Stewart im April 2002 verhaftet wurde, lag ihr Vergehen 2 Jahre zurück. Im Sommer 2000 hatte sie eine Presseerklärung für ihren Mandanten veröffentlicht, in der Scheich Omar Abdelrahman die Aufkündigung des Waffenstillstandes der islamischen Gruppe mit der ägyptischen Regierung forderte. Der blinde Kleriker war das geistige Oberhaupt der fundamentalistischen Islamisten. Mit der Veröffentlichung habe die Anwältin, so die Regierung, gegen spezielle Haftregeln verstoßen. Seit 1997 sollten sogenannte Special Administrative Measures, kurz SAMs, die Kommunikation des Scheichs mit der Außenwelt unterbinden. Lynn Stewart wurde der Kontakt zu ihrem Mandanten untersagt. Ein Jahr später durfte sie ihn wieder besuchen. Was sie nicht wusste, gedeckt durch ein seit 1978 gültiges Gesetz, das die Regierung ermächtigte, Agenten ausländischer Mächte abzuhören, wurden ihre Besuche auf Video aufgezeichnet. Mit diesem Gesetz wurde das Grundrecht auf Vertraulichkeit zwischen Anwalt und Mandant außer Kraft gesetzt. Im Januar 2001 löste George Bush Bill Clinton als Präsident der USA ab. Es folgte der 11. September 2001. Ein halbes Jahr später wurde Lynn Stewart verhaftet. Ihre Anwaltskollegin Martha Rayner: Das Verbrechen, dessen sie angeklagt wurde, war nicht der Verstoß gegen die speziellen Haftregeln, sondern Beihilfe zum Terrorismus. Eine sehr ernsthafte Anschuldigung in den USA. Das war eine Botschaft an Anwälte, die Leute vertreten, die wegen Terrorismus angeklagt waren. Look out. We're watching you. Passt auf, wir beobachten euch genau, jeden Schritt. Und wenn ihr daneben tretet, dann werden wir euch auch verfolgen. Das wirkt und schüchtert Anwälte ein. Obwohl die Staatsanwaltschaft Lynn Stewart wegen Beihilfe zum Terrorismus anklagte, wurde sie erst 2 Jahre nach ihrem Vergehen verhaftet. Ihr drohten 35 Jahre Gefängnis. Für die konservativen Medien stand fest: Stewart ist eine radikale Linke. Eine Verräterin, die mit Terroristen gemeinsame Sache macht. Eine Feindin der USA, die Terrorgroßmutter aus Brooklyn. Ihre Privatadresse und Telefonnummer wurden veröffentlicht. Sie erhielt Drohanrufe und Briefe. Auf YouTube kursierte ein Hassvideo. In dem Klima nach dem 11. September kam Unterstützung nur noch von Liberalen und Bürgerrechtsanwälten. Einige sahen in ihr die wahre Patriotin, eine radikale Verteidigerin der amerikanischen Grundrechte, der Bill of Rights, der Teil der Verfassung, in dem die Macht der Regierung begrenzt wird. Die Idee, selbst seinem größten Feind Rechte zu gewähren, ist in 2 Bestimmungen der amerikanischen Verfassung garantiert, die Lynn Stewarts Fall zugrunde liegen. So there is the First Amendment, which deals with freedom of expression. There is the Sixth Amendment, which deals with the right to counsel. Hier geht es um beide, um Lynns eigene Redefreiheit und ihre Freiheit, dem Scheich dabei zu helfen, seine politischen Ansichten zu äußern. Das sind selbstverständliche Grundsätze des ersten Amendments. Redefreiheit und das Recht auf Rechtsbeistand. Das heißt auf einen wirkungsvollen und vertraulichen Rechtsbeistand. Gemeinsam mit einem Team von Anwälten vertrat Michael Tiger Lynn Stewart in ihrem Prozess. In den USA gilt er als einer der besten Strafrechtler. Er hat unter anderem die schwarze Bürgerrechtlerin Angela Davis vertreten. Er verteidigte den KZ-Aufseher John Demjanjuk und bewahrte den rechtsradikalen Oklahoma-Attentäter Terry Nichols vor der Todesstrafe. Nach dem Ende des Apartheid-Regimes in Südafrika beriet er den Nationalkongress bei dem Entwurf einer neuen Verfassung. So yes, those were the constitutional issues. Das waren die verfassungsrechtlichen Fragen. Das ist nur der rechtliche Teil. At bottom there is this human being called Lynn Stewart, whose journey is the journey of a young woman born in Staten Island. Im Grunde geht es um dieses menschliche Wesen, das Lynn Stewart heißt. Who is a teacher. Das ist die Reise einer jungen Frau, geboren in Staten Island. Sie trifft einen afroamerikanischen Lehrer und heiratet. Sie sieht die Auswirkungen dieses Systems, das sich Bildungssystem nennt, vor allem in der afroamerikanischen Gemeinschaft von New York. Sie beschließt, wenn sie wirklich etwas bewirken will, dann sollte sie Anwältin werden. Jahrelang habe ich Leute verteidigt, die von der Regierung wahrscheinlich nicht gern gesehen waren, gelinde gesagt. In den 80ern vertrat ich Mitglieder der Weather Underground, Mitglieder der Black Panther, der Black Liberation Army, der United Freedom Front. This afternoon at 12:18 p.m., a car bomb exploded in the underground garage below Tower 1 of the World Trade Center in New York City. 26. Februar 1993. Um 12:18 Uhr erschüttert eine Detonation die Tiefgarage des World Trade Center. 6 Menschen werden getötet, mehr als 1000 verletzt, die meisten durch Rauchvergiftungen. Die Täter wurden kurz nach dem Anschlag gefasst. Eine kleine, isolierte Gruppe junger militanter Islamisten. So schien es. Tatsächlich entkam der Hauptattentäter Ramzi Youssef. Die jungen Männer hatte er alle aus dem Umkreis des blinden Klerikers Omar Abdelrahman angeworben. Der wird 4 Monate später als Mastermind einer weiteren geplanten Anschlagsserie verhaftet. Von Anfang bis Ende, begleitet von einem FBI-Informanten. There was no question that Omar Abdelrahman. Ohne Frage sah Omar Abdelrahman Gewalt als Mittel zum Zweck, um bestimmte Ziele für sein Volk zu erreichen. Sein Eintreten für Gewalt bezog sich auf Ägypten, wo er gefoltert wurde und anderen Repressionen des Regimes von Hosni Mubarak ausgesetzt war. Generally related to Egypt, where he had been a victim of torture and other repression by the regime of Hosni Mubarak. Peter Wortman arbeitete damals im Nahen Osten als Korrespondent für das Wall Street Journal. In Ägypten hatte er von dem dort verehrten Religions- und Rechtsgelehrten Scheich Omar Abdelrahman gehört, dem Mentor der Al-Gama al-Islamiyya, der islamischen Gruppe. Sie war für Anschläge mit Hunderten von Toten in Ägypten verantwortlich. Abdelrahman war ihr gewählter Führer, der die Fatwa unterzeichnet hatte, die den Mord an Anwar al-Sadat sanktionierte. Im Namen Allahs kämpfte die Gruppe für einen islamischen Gottesstaat und gleichermaßen gegen die Unterdrückung in Ägypten wie gegen liberale Freigeister. Vor Gericht berief Abdelrahman sich darauf, er würde nur religiöse Empfehlungen geben und sei nicht verantwortlich für die Taten seiner Anhänger. Als der blinde Prediger 1990 in die USA einreiste, stand die Gruppe bereits auf der Terrorliste der USA. Trotzdem bekam er ein Visum. Sehr wahrscheinlich mit Hilfe seiner CIA-Kontakte. Als Freiheitskämpfer gegen die Sowjetunion hatte er sehr erfolgreich junge Männer für den Dschihad in Afghanistan rekrutiert. Ausgerüstet mit Waffen im Wert von 3 Milliarden Dollar. Gespendet vom amerikanischen Geheimdienst. Assalamu alaikum, peace be with you. Hey, assalamu alaikum. Are you with me? All right. Der 9. April 2011 ist ein strahlender Frühlingstag. Der arabische Frühling ist in New York angekommen. Zumindest liegt die Hoffnung in der Luft. Mehr als 10.000 Menschen drängen sich auf dem Union Square. Es ist die größte Anti-Kriegsdemonstration seit Jahren. Ein breites Bündnis aus Bürgerrechts- und muslimischen Gruppen hat gegen die Kriege in Übersee und die sozialen Verwerfungen in den USA aufgerufen. Dicht gedrängt steht die bunte Mischung aus Linken, Kriegsveteranen, Bürgerrechtlern und arabisch sprechenden Menschen auf dem Platz. Viele muslimische Väter haben ihre Söhne oder ihre ganze Familie mitgebracht. Kein Krieg, kein Terrorismus, keine Islamophobie steht auf einem der ungezählten Plakate. Einige Demonstranten sind in den orangefarbenen Anzügen der Guantanamo-Häftlinge gekommen. Es wird viel über die Agent-Provokateure des FBI gesprochen, die in den muslimischen Communities unterwegs sein sollen. Und es wahrscheinlich sind. Auf dem Podium wechseln sich die Redner alle 3 Minuten ab. Mehr Zeit bleibt nicht. Es sind zu viele, die reden wollen. And war abroad, are you with me? And let's, brothers and sisters, let's not turn against each other. Zu den Rednern gehört auch Ramsay Clark. Unter Präsident Lyndon B. Johnson war er von 1967 bis 1969 Justizminister. Er ist eine schillernde Figur der radikalen Linken. Aktiver Vietnamkriegsgegner, Unterstützer der Anklage gegen George W. Bush, Dick Cheney, John Ashcroft wegen Kriegsverbrechen und Verstößen gegen die amerikanische Verfassung. Als juristischer Berater hat er sich für Saddam Hussein, Slobodan Milosevic und den liberianischen Rebellenführer Charles Taylor engagiert. Ramsay Clark is a former U.S. Attorney General. He's been a long-time human rights lawyer and is a winner of the UN Peace Award. Give it up to Ramsay Clark. Kerzengerade steht der alte Mann auf dem Podium vor dem Mikrofon. What a great crowd. Our country's made war a way of life. A way of dominating other peoples and exploiting their resources. You and I have to end that. Unser Land, unsere Lebensweise, wie wir andere Völker und ihre Ressourcen ausbeuten. Ihr und ich müssen dem ein Ende setzen. How long has Iran been threatened by us? How long dominated? 25 years under the Shah because we wanted their oil. Wie lange wird der Iran von uns bedroht? Wie lange dominiert? 25 Jahre unter dem Schah, weil wir ihr Öl wollten. George Bushs Krieg gegen den Terror bezeichnet er als Krieg gegen den Islam. Ramsay Clark ist eine der Schlüsselfiguren im Fall Lynn Stewart. Von Ron Kuby hatte er das Mandat für Abdelrahman übernommen, als der im Herbst 1994 auf der Suche nach einem Prozessanwalt war. Then the second part of the story is one fine day she gets a phone call from Ramsay Clark. Eines schönen Tages bekommt sie einen Anruf von Ramsay Clark. Er bittet sie, die Verteidigung von Sheikh Abdelrahman zu übernehmen. Sie kannte sich kaum in der Politik des Nahen Ostens aus. Sie hat noch nie einen so langen und komplexen Fall gehabt. Zwar konnte sie mit allen Aspekten umgehen, aber es waren alle, mit denen sie jemals zu tun hatte. Alle in diesem einen Fall. Im November 1994 besuchte Lynn Stewart Omar Abdelrahman in der Untersuchungshaft. Erstaunlich, dass der islamische Fundamentalist eine Frau als Verteidigerin nehmen wollte. Und umgekehrt? Warum verteidigte eine Anwältin, die aus der Bürgerrechtsbewegung kam, die für eine liberalere amerikanische Gesellschaft stand, einen radikalen Islamisten? We hit it off, is very easily said, and of course it's ironic because I am of course a woman, which one would say, how could you hit it off with this fundamentalist? Wir kamen gleich miteinander klar. Natürlich ist es paradox. Ich bin eine Frau und man könnte fragen, wie kannst du mit diesem fundamentalistischen muslimischen Geistlichen klarkommen? Wahrscheinlich würde ich mich als linke Atheistin bezeichnen, wobei er bestimmt nicht links ist und alles andere als ein Atheist. Aber wir mochten uns auf einer intellektuellen Ebene. Er fragte, was glauben Sie, ist das Schlimmste in meinem Fall? Was ist das Beste für mich? Das konnte ich beantworten. Er hat seinen Leuten und Ramsay mitgeteilt, dass er mich als Anwältin wollte. Im Februar 1995 begann einer der größten Terrorprozesse der USA. Die Vereinigten Staaten gegen Abdelrahman und 9 Mitangeklagte wegen staatsgefährdender Verschwörung. Die Staatsanwaltschaft bezog sich auf ein Gesetz aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, das selbst dann eine Verurteilung ermöglichte, wenn es bei der Planung eines Attentats geblieben sein sollte. Lynn Stewart war von der Unschuld ihres Mandanten überzeugt. I made what I have to say in my own mind was a truly wonderful opening statement in which I expressed to the jury, you know, who this man was to his own people and why they might mistake acts as criminal, but actually they were in the great tradition of Americans speaking out and et cetera, et cetera. Meiner Ansicht nach hielt ich ein wundervolles Eröffnungsplädoyer. Ich erklärte den Geschworenen, was dieser Mann seinem eigenen Volk bedeutet und warum sie vielleicht Aktionen als kriminell missverstehen könnten, die in der großartigen Tradition der amerikanischen Redefreiheit stehen. So, we tried that case for 10 months and ultimately lost it. Der Prozess dauerte 10 Monate und am Ende haben wir verloren. Der Hauptbelastungszeuge der Anklage war Emma Salem. Ein Informant, dem das FBI $1 Million gezahlt hatte, um die Gruppe um den Scheich zu infiltrieren. Er wurde zu dessen engstem Vertrauten. Von Anfang bis zum Ende hatte er für das FBI die gesamte Anschlagsplanung aufgezeichnet. Diese Aufzeichnungen bildeten das Hauptbeweismaterial im Prozess. Emma Salem war im Zeugenstand ein Desaster für die Anklage. Er gesteht, in einem vorhergehenden Fall unter Eid gelogen und als Doppelagent für die US und für die ägyptische Regierung gearbeitet zu haben. Er gab zu, gegen FBI-Regeln verstoßen zu haben, indem er verbotenerweise und im Geheimen fast alle internen Konversationen aufgenommen hat. In einem der sogenannten Bootleg-Aufnahmen, die er aufgenommen hat und die als Beweismittel benutzt wurden, hört man Mr. Salem seinen Geheimdienstbetreuer in Ägypten fragen, ob die Ägypter ihn hier oder dort im Käfig haben wollen. Die Beweislage gegen die 9 Mitangeklagten Abdelrahmans war eindeutig, während sie gegen den Scheich vor allem auf seinen religiösen Anweisungen beruhte. Did he inspire them with his religious instructions to commit war against America? Hat er sie mit seinen religiösen Anweisungen zu einem Krieg gegen Amerika inspiriert? Es war sehr unklar, was er wirklich gesagt hat und inwiefern er einen Krieg gegen die USA unterstützte. Nonetheless, he was sentenced then, the Sheikh, to life plus 64 years in US prisons. Der Scheich kriegte lebenslänglich und noch 64 Jahre in US-Gefängnissen. Einen anderen Blick auf den Prozess und die Beweggründe Lynn Stewarts hat der Autor und Journalist George Packer. I think she was stuck in a view of America that was easier to subscribe to in the 60s than it is now. Sie war stecken geblieben in einer Vorstellung von Amerika, der man eher in den 60ern folgen konnte als heutzutage. Which is extremely race conscious. And revolutionary. I mean, convinced that we're nothing but a revolution can cleanse our society of its ills and its evils. Ihr galt Amerika als extrem rassistisch und sie war überzeugt davon, dass nichts anderes als eine Revolution unsere Gesellschaft von ihren Krankheiten und Übeln reinigen kann. Dieses Denken führte dazu, die Verteidigung des Scheichs zu übernehmen, der nichts vertrat, wofür sie kämpfte. Sie bildete sich ein, der Feind ihres Feindes sei ihr Freund. Also wurde Scheich Abdelrahman ihr Freund. Meiner Meinung nach war das eine politische und eine persönliche Katastrophe. George Packer zeichnet das Bild einer warmherzigen, mütterlichen Frau, die den militanten Islamismus auch als Folge der Zustände in den Heimatländern verstehen wollte. Damit war sie nach dem 11. September isoliert von der Mehrheitsmeinung der Amerikaner. Sie sah die Anschläge nicht als einen Anfang, sondern als Blowback, als Folge der Außenpolitik der USA. Sie war überzeugt, die Aufgabe von Grundrechten sei die verkehrte Antwort. I think that the greatest protection is the Constitution, is having full debate and robust debate. And I'm disheartened by the fact that we've never had that debate. in this country. Der größte Schutz ist die Verfassung und eine offene und robuste Diskussion. Ich bin entmutigt, weil es diese Diskussion in diesem Land nie gegeben hat. We have not ever talked about why. Wir haben nie gefragt, warum. Was können wir tun, damit es niemals wieder geschieht? Nicht, indem wir jedermanns Schuhe am Flughafen kontrollieren, aber indem wir das grundsätzliche Problem verstehen, warum 20 junge Männer bereit waren, sich selbst zu töten. Es ist nicht so, wie unsere Regierung uns glauben machen möchte, weil sie die Demokratie hassen. Die Demonstranten auf der Antikriegsdemonstration haben sich in Richtung Süden in Bewegung gesetzt. Ralph Poynter ist jetzt mit dabei. Immer wieder kommen Leute und fragen, wie es seiner Frau geht. Gemeinsam mit einer Freundin trägt er ein gelbes Banner. We support People's Attorney Lynn Stewart. Wir unterstützen Volksanwältin Lynn Stewart. Der Weg bis zum Platz vor der City Hall, wo die Abschlusskundgebung stattfindet, ist lang. Nur ein paar Blocks von City Hall entfernt liegt Foley Square mit seinen neoklassizistischen Bauten und dem Strafgericht. Hier hat Lynn Stewart 30 Jahre lang ihre Mandanten vertreten. Sie kennt die Richter und die Staatsanwälte, die Leute in der Kantine. Hier hatte sie 1995 Abdel Rahman verteidigt. 9 Jahre später, im Juni 2004, musste die Anwältin selbst auf der Anklagebank Platz nehmen. Mehr als 88.000 Abhörbänder und Protokolle mussten die Anwälte durchsehen. Die meisten waren auf Arabisch und betrafen zu 99,9% Stewarts Mitangeklagte, den Übersetzer Mohamed Yusri und vor allem Ahmed Sattar, den Anwaltsgehilfen, Postboten und engen Vertrauten des Scheichs. Seit 1997 hatte er keine Besuchserlaubnis mehr, schon vorher wurde er abgehört. Im selben Jahr wurden spezielle Haftregeln, die erwähnten SAMs, für den Scheich eingeführt. Trotzdem wurde im Sommer eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der Abdel Rahman einem Waffenstillstand der islamischen Gruppe mit der ägyptischen Regierung zustimmt. Sehr wahrscheinlich von Ramsay Clark. Trotzdem kam es im November zu einem letzten Anschlag der islamischen Gruppe. In Luxor wurden 62 Touristen niedergemetzelt. In einem Bekennerschreiben forderte die Al-Gamma al-Islamiyya die Freilassung ihres geistigen Führers. Die ägyptische Regierung griff mit aller Härte durch. Viele Gruppenmitglieder wurden getötet oder verschwanden in Gefängnissen. Es kursierten Gerüchte über Abdel Rahmans schlechten Gesundheitszustand. Es gab Befürchtungen, sollte er im Gefängnis sterben, könnte das zu weiteren Anschlägen führen. Ramsay Clark sorgte dafür, dass sein Mandant in ein Gefängnis mit besserer medizinischer Versorgung verlegt wurde. Die speziellen Haftregeln blieben bestehen. Er durfte nicht mit den Medien sprechen. Er durfte keine Besucher haben. Er durfte keinen anderen muslimischen Kleriker oder irgendwen sehen. Einmal in der Woche konnte er mit seinen Anwälten telefonieren. Davon war ich eine, Ramsay Clark der andere und Abdin Jabara der dritte. Einmal im Monat konnte er mit seiner Frau telefonieren. Während dieser Telefonate durfte er mit niemand anderem sprechen, nicht mit seinen Kindern, mit niemand. Faktisch wurde er in Isolationshaft gehalten. Under those conditions, in a world in which nobody else speaks Arabic, he's all alone and he's blind. Unter diesen Bedingungen, in einer Welt, in der niemand Arabisch sprach, ist er allein und blind. Also wird menschlicher Kontakt sehr wichtig. Zu diesem wichtigen menschlichen Kontakt gehören Leute, die ihm über die Dinge berichten, die in seinem Land vor sich gehen. Ramsay Clark traf sich zu dieser Zeit ab und zu mit dem ägyptischen Militär und versuchte herauszufinden, ob es einen Gefangenenaustausch geben könnte oder was auch immer. Aber Lynn glaubte, es wäre wichtig, dass sich die Leute für ihn engagierten. Das ist Teil des Ärgers. Sie spricht kein Arabisch. Innerhalb von 3 Jahren besuchte Lynn Stewart ihren Mandanten 3-mal. Ihre Kollegen hatten weitaus mehr Kontakt. Bei ihrem Besuch am 19. und 20. Mai 2000 im Gefängnis von Rochester, Minnesota, hatte sie einen Brief dabei, den der Übersetzer Mohamed Yusri Omar Abdel Rahman vorlas. Der Hintergrund? Die islamische Gruppe war zerstritten darüber, ob sie den Waffenstillstand mit der ägyptischen Regierung beibehalten oder aufkündigen sollte. Einer ihrer Führer, der zur Gewalt zurückkehren wollte, bat Omar Abdelrahman in dem Brief um seine Unterstützung. During this visit, he asked if we would make a press release, if I would make a press release on his behalf. Während des Besuchs fragte er, ob ich eine Pressemeldung in seinem Namen herausgeben könnte. Er hatte das Gefühl, es sei wichtig, seine Meinung, nicht mehr, zum Waffenstillstand in Ägypten zu äußern, der seit 3 Jahren in Kraft war. Erst einen Monat nach ihrem Besuch, am 14. Juni 2000, rief Stewart einen Korrespondenten von Reuters in Kairo an. This was not, you know, Abdul, the parrot sings at midnight. It was a straightforward, I've done 100 press releases for political prisoners. You know, people wanting to put their opinion out there, people wanting to speak to the world at large. It was no different from any of those. Das war nicht Abdul, der Papagei singt um Mitternacht. Es war ganz offen. Ich habe 100 Presseveröffentlichungen für politische Gefangene herausgegeben. Leute, die ihre Meinung rausbringen wollen, die der Welt etwas sagen wollen. Da gab es keinen Unterschied. Im Prozessprotokoll steht: An diesem Tag gab Stewart die Nachricht an die Presse, in welcher sie erklärte, Abdelrahman zieht seine Unterstützung für den existierenden Waffenstillstand zurück. Mit anderen Worten, Stewart verkündete der Welt, dass Abdelrahman die Rückkehr zur Gewalt unterstützte. Nun, in ihrer Verlautbarung sagte Stewart nicht ausdrücklich, Abdelrahman ordnet das Töten von Menschen an. Das ist nicht notwendig, seine Worte waren deutlich. Tatsächlich kündigte die islamische Gruppe den Waffenstillstand nicht auf. Unter dem Druck der Repression der ägyptischen Regierung und dem Hass der Bevölkerung schwor die Gruppe der Gewalt ab. Auch die Staatsanwälte konnten keine Beweise für unmittelbare Folgen aus der Mitteilung vorlegen. Aber sie haben ein Video, auf dem der Briefschreiber zusammen mit Bin Laden zu sehen war und den USA droht. Ron Kuby war der erste Verteidiger des Scheichs nach dessen Verhaftung. The historical mistake that Lynn made, which there's no way she could have known, she engaged in conduct that was fairly common among lawyers. Den historischen Fehler, den Lynn beging, konnte sie unmöglich vorhersehen. Sie verfuhr so, wie es ziemlich normal für Anwälte war, besonders in Hinsicht auf Kommunikation und Übermittlung von Nachrichten. In dem Bereich, in dem Lynn die Sachen beging, wurden sie nicht als besonders schwerwiegend betrachtet. Die Konsequenzen wären wahrscheinlich die Aufhebung des Besuchsrechts, der Rauswurf aus seinem Gefängnis. Unglücklicherweise wurde Lynn nicht nach den Regeln, dem Standard und den Gepflogenheiten beurteilt, die bei vergleichbaren Übertretungen üblich waren. Sie wurde in der Zeit nach 9/11 beurteilt. Das war offensichtlich etwas vollkommen anderes. Auf die Reaktion der Regierung hatte es eine folgenschwere Auswirkung. Der Fall lässt trotzdem viele Fragen offen. Wurde Lynn Stewart ausgewählt? War sie the weakest link? Diejenige, die am leichtesten angreifbar war? Am berechenbarsten? Alle 3 Anwälte hatten die SAMs unterschrieben und keine rechtlichen Schritte dagegen eingelegt. Ramsay Clark sagte nach dem Prozess in einem Interview: Ich weiß von nichts, was Lynn getan hat, was ich nicht getan habe. Bis zur Presseveröffentlichung im Juni 2000 wurde nie dagegen eingeschritten. Keiner ihrer Kollegen wurde angeklagt, nur Lynn Stewart. Ausschnitte der Videoaufnahmen ihrer Gefängnisbesuche im Juli 2001 wurden noch vor Prozessbeginn der Presse zugespielt. Zu hören waren Kommentare Lynn Stewarts, die offensichtlich die Gefängniswärter davon ablenken sollten, was Abdelrahman auf Arabisch vorgelesen wurde. Eine Sprache, die weder sie noch die Wärter verstanden. Die Aufnahmen wurden im Prozess gegen sie verwendet. You know, I think the US government was trying to make a point that lawyers were not above their version of what the law was. Die Regierung machte deutlich, dass es nicht die Anwälte waren, die die Gesetze auslegten. Ihrer Ansicht nach war die Rechtsverteidigung fast eine Art Privileg, das man durch seine Loyalität zu den USA erwarb. Für diejenigen Mandanten, deren großes Interesse es war, die USA zu attackieren, sagte die US-Regierung sinngemäß, sie verdienen keine Rechtsverteidigung. Und der Fall Lynn Stewart war der Modellfall, mit dem sie das klarmachen wollten. Kim Lane Chapelle unterrichtet Recht in Princeton. Sie hat sich mit den Auswirkungen des 11. September und dem Krieg gegen den Terror auf das Rechtssystem und die Arbeit von Anwälten beschäftigt. Rückblickend erkennt auch George Packer, welch seismografisches Gespür Lynn Stewart für die kommenden rechtlichen Verwerfungen in den USA hatte. It was a fundraiser for her legal defense. And she began to talk to me about Guantanamo. It was maybe the middle of 2002. Very few Americans knew much about it. Auf einer Spendenveranstaltung für ihre Prozesskosten erzählte sie mir Mitte 2002 von Guantanamo. Sehr wenige Amerikaner wussten etwas darüber. Sie wusste davon. Sie kannte einige Anwälte, die Guantanamo-Häftlinge vertraten. Sie erzählte mir von den Zuständen dort, wie Menschen ihren Verstand verloren, wie sie erniedrigt wurden. Ich muss zugeben, damals dachte ich, come on, is that the worst thing that is going on in the world right now? Also wirklich, ist das das Schlimmste, was auf der Welt passiert, nachdem wir gerade diesen massiven Angriff auf unser Land hatten? Und diese Typen wurden wahrscheinlich in afghanischen Trainingscamps gefangen oder waren Mitglieder der Taliban. Denen sollte unsere Anteilnahme gelten. Is that really where our sympathy should go? But you know, Lynn was right about that. Aber daran hatte Lynn recht. Sie sah es als Schandfleck an, der anzeigte, in welche schlimme Richtung sich das amerikanische Justizsystem entwickelte. Das haben wir bis heute nicht gelöst. And we haven't resolved it to this day. In old New York City, where justice is blind, there lived a great lawyer who's now in a bind. Her name is Lynn Stewart, and she helped the poor, but she got on the wrong side of George Bush's war. This is Lynn Stewart. Das ist Lynn Stewart. Das ist, was Sie bekommen. Und wenn Sie, die Geschworenen eines Verbrechens, angeklagt werden, sollte Ihnen die Regierung jemals die Aufmerksamkeit zukommen lassen wie diesem Mann, dann würden Sie sich eine Anwältin wünschen, die so leidenschaftlich und mutig und besorgt ist wie Lynn Stewart. Aber wir haben verloren, weil der Scheich der andere war. Am 10. Februar 2005 wurden Lynn Stewart und ihre Mitangeklagten nach zweiwöchiger Beratung von den Geschworenen in allen Punkten schuldig gesprochen. Der Beihilfe zum Terrorismus und der Irreführung der Regierung. Ihr drohten 35 Jahre Gefängnis. Mit sofortiger Wirkung verlor sie ihre Zulassung als Anwältin. Für Lynn Stewart und ihre Unterstützer war das Urteil ein Schock. Damit hatte niemand wirklich gerechnet. Trotzdem gab sie sich weiter kämpferisch und ungebrochen. Sie verweigerte sich dem amerikanischen Ritual der öffentlichen Reuebekundung. Nach dem Schuldspruch erklärte sie auf der Pressekonferenz: Im Zeugenstand wurde ich gefragt, ob ich es wieder tun würde. Natürlich gab es den Moment, und meine Tränen gelten nicht mir, sondern meinen Kollegen und der Bewegung und meiner wundervollen Familie und meinen fast 13 Enkeln, dafür, dass ich vielleicht bis an mein Lebensende von ihnen getrennt sein werde, dass ich auf diese Weise so vielen Menschen Kummer bereite, die es nicht verdienen. But I'd like to think I would do it again, because it was the right thing to do. It's the way a lawyer is supposed to behave. Aber ich gehe davon aus, ich würde es wieder tun. Denn es war richtig. Anwälte sollten sich so verhalten. Für die Regierung und John Ashcroft bedeutete das Urteil einen Sieg. Es machte deutlich, wie weit das Gesetz zur Beihilfe zum Terrorismus ausgelegt werden konnte. Nachträglich legitimierte das Urteil die Ausweitung der SIMs und das Abhören der vertraulichen Gespräche von Anwälten und ihren Mandanten, die von der Regierung des Terrorismus verdächtigt wurden. Nach 9/11 dürfen nicht nur bereits Verurteilte, sondern auch die Gespräche zwischen Angeklagten und deren Anwälten vor Prozessbeginn abgehört werden. Never Again, nie wieder, ist der Titel von John Ashcrofts Memoiren über seine Zeit als Justizminister. Dem Fall Lynn Stewart widmete er darin ein ganzes Kapitel. In der Verurteilung Lynn Stewarts haben die Geschworenen sich die Definition des Präsidenten von einem Terroristen zu Herzen genommen. Jemand, der Terroristen hilft, ist genauso ein Terrorist. Dass Richter John Körfel das etwas anders sah, ließ sich am Strafmaß absehen, das er am 16. Oktober 2006 verkündete. Dabei wog er die Schwere der Anklagepunkte gegen Stewarts Arbeit als Strafverteidigerin ab. Eine hingebungsvolle Dienerin der Öffentlichkeit, die während ihrer gesamten Karriere die Armen, die Benachteiligten und die Unpopulären verteidigt hat. Es ist keine Übertreibung, wenn man sagt, Lynn Stewart hat nicht nur ihren Mandanten geholfen, sondern auch der Nation einen Dienst geleistet. 28 Monate Haft lautet das Strafmaß. Skandalös niedrig fanden die Staatsanwaltschaft und Stewarts Kritiker. Draußen vor dem Gericht wartete bereits die Presse. Lynn Stewart wird sagen: Well, I can do this standing on my head. Now I know Lynn. I understand that. Das sitze ich mit links ab. Ich kenne Lynn. Ich verstehe. Sie ging da rein und dachte, sie würde sterben und nie wieder frei sein. Sie kam raus und war so leichtfertig. Ich bin buchstäblich neu geboren. Ich habe mein Leben wieder. Sie floss über vor Enthusiasmus und Glück. Unglücklicherweise hat ihr die Art und Weise, wie sie sich ausdrückte, für das Folgende zutiefst geschadet. Die Verteidigung ging in Berufung und für die USA sehr ungewöhnlich, auch die Staatsanwaltschaft. Sie machte Fehler geltend, die zu einem zu milden Strafmaß geführt hätten. Bis zur Entscheidung des Berufungsgerichts reiste Lynn Stewart auf Vortragsreisen durch die USA und sprach über ihren Fall. Sie erkrankte an Brustkrebs. Als das Gericht im November 2009 ihre Berufung ablehnte, musste sie ihre Haftstrafe umgehend antreten. Die Staatsanwaltschaft hatte hingegen Erfolg. Mit einer deutlichen Empfehlung, das Strafmaß zu erhöhen, gab das Berufungsgericht das Verfahren zurück an Richter John Körfel. Am 15. Juli 2010 stand Lynn Stewart erneut vor Gericht. In seiner Begründung für die Revision des Urteils argumentiert der Richter auch, Lynn Stewart habe keine Reue gezeigt. Dabei verwies er auf ihre Äußerung nach dem Urteil, das sitze ich mit links ab. Der Richter beugte sich dem Berufungsgericht und erhöhte die Haftstrafe von 28 auf 120 Monate. Von knapp 2,5 Jahre auf 10 Jahre. Lynn Stewart wurde in ein Staatsgefängnis in Carswell, Texas, gebracht. Sollte sie ihre Haftstrafe überleben, wird sie 80 Jahre alt sein, wenn sie 2019 entlassen wird. Der Fall Lynn Stewart. Eine amerikanische Geschichte. Ein Feature von Martina Groß. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk 2011. Es sprachen Hüseyin Michael Cirpici, Walter Gontermann, Therese Hämmer, Anja Herben, Volker Niederfahrenhorst, Marianne Roger, Hans Schulze, Hendrik Stickern, Karl-Heinz Tafel, Michael Weber und Christoph Wittelsbürger. Ton und Technik Michael Morawitz und Anna Thein. Regie und Redaktion Hermann Theissen. Nachtrag. Im September 2012 hat das Berufungsgericht Lynn Stewarts Antrag auf Wiederanhörung ihres Falles einstimmig abgewiesen. Ihre Anwälte wollen den Fall nun vor den Supreme Court bringen. Lynn Stewarts Krebserkrankung ist erneut ausgebrochen. Auf ihrer Website beschreibt sie ihren Transport vom Gefängnis Carswell, Texas, zur ärztlichen Behandlung. Ich werde immer noch mit Eisenketten an den Füßen und um den Bauch sowie Handschellen transportiert. Die Wachen sind nicht unfreundlich. Natürlich befolgen sie Anweisungen. Gelinde gesagt, es ist nicht einfach.